Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Huxilla. Wir sitzen hier bei brütender Hitze. Der Sommer ist mit aller Macht da. Und man mag schon fast glauben, dass an der Klimaerwärmung doch was dran ist. Da könnten wir übrigens auch mal irgendwann eine Sendung drüber machen. Oder die Siebenschläferregel stimmt einfach nur. Wir haben jetzt einige Wochen mit hohen Temperaturen vor uns. Auf alle Fälle ist uns mächtig warm bei der Aufgabe. Und ich spreche immer in der Wir- und Uns-Form. Und dann stelle ich erstmal meine Partnerin vor, jetzt meine Frau, die Alexa. Hallo allerseits. Und Alexander am anderen Mikrofon. Ja, es ist extrem heiß. Nichtsdestoweniger wollen wir natürlich wieder eine Folge aufnehmen von Huxilla, dem skeptischen Podcast. Und ich muss zunächst mal ganz kurz noch einen Eintrag zur letzten Folge vornehmen, einen Nachtrag. Und zwar ging es ja um Verschwörungstheorien. Und ich hätte gesagt, dass es physikalische Beweise für die Landung der Menschen auf dem Mond gibt. Und ich will das an dieser Stelle nur einmal ganz kurz machen. Wir werden sowieso noch mal eine gesamte Sendung über die Mondlandung machen. Aber für alle diejenigen, die es interessiert, wovon ich spreche, es gibt reflektierende Materialien auf dem Mond, die platziert worden sind. Und man kann auf diese Flächen, wenn man denn weiß, wo sie auf dem Mond platziert sind, mit einem Laser schießen und misst dann die Zeit, die der Laser braucht, um einmal zum Mond hin und zurückzukommen. Und aus dem Unterschied, frage mich jetzt, ich bin ja kein Physiker, nicht im Detail, kann man aber die Distanz Erde-Mond sehr genau bestimmen. Und die Mondoberfläche als solche, obwohl sie sehr gut reflektiert, würde den Laserstrahl aber nicht reflektieren. Und insofern muss da reflektives Material hochgebracht worden sein. Also das noch als Nachtrag, weil ich in der letzten Ausgabe gesagt habe, da komme ich später zu. Ich komme später dazu, ist nur ein bisschen später, als ich damals gedacht habe. Da haben wir uns so ein bisschen sehr in Rage geredet bei den Verschwörungstheorien. Ganz kurz wieder einige kleine Arbeiten an der Homepage, die wir vorgenommen haben. Es gibt jetzt einen kleinen Feed-Button, sodass man dann per Mausklick sich den Huxilla-Feed, den Podcast-Feed in eine beliebige Software abonnieren kann. Das habe ich eingebaut. Und wir haben einen Spendenknopf jetzt auf die Homepage platziert. Ich habe im Forum relativ ausführlich auch geschildert, wofür der ist. Will es hier aber auch nochmal ganz kurz sagen an der Stelle, weil der jetzt neu ist. Alex und ich machen das alles rein privat. Wir haben keinerlei Sponsoren oder Unterstützung für diesen Podcast. Und derzeit ist das alles noch kein Problem. Also eine normale Domain zu unterhalten, geht alles noch finanziell. Wir haben da ja auch großen Spaß dran. Aber so in knapp einem Jahr, wenn die Anzahl der Folgen dann doch auch wächst, stehen wir vor dem Problem, dass der Webspace dann nicht mehr ausreichen wird. Und dann hat man eben die Möglichkeit, alte Folgen rauszunehmen aus dem Netz. Und ich finde das immer sehr, sehr schade, wenn man die Anfänge von Podcasts nicht mitverfolgen kann. Oder wir müssten halt neuen Webspace anmieten. Und wer da meint, dass wir ihm so gut gefallen, dass er sagt, das ist mir vielleicht mal 50 Cent oder ein Euro oder irgendwas wert, der kann uns gerne da über den Spendenknopf, über PayPal eine Spende zukommen lassen. Sollten wir wieder erwarten, mehr Spenden erhalten, als wir für den Unterhalt der Domain benötigen, werden wir das Geld einem wohltätigen Zweck zuführen und werden dann auch darüber berichten. Also wir wollen uns da auf gar keinen Fall bereichern an euren Geldern, sondern nur unsere laufenden Kosten decken. Zweiter Punkt der Überarbeitung der Homepage ist, dass ich im Moment dabei bin, das Forum nochmal zu verändern, beziehungsweise eine neue Forensoftware einzubauen in die Homepage. Wir sind ja derzeit mit dem Forum, wer aufmerksam oben in die Adresszeile schaut, bei einem Drittanbieter, der das zur Verfügung stellt. Allerdings ist da Werbung mit drin und ich habe schon mal gesehen, irgendwann war auch mal so ein Esoterik-Werbeblock da drin. Und das passt uns eigentlich nicht so gut und insofern habe ich oder bin ich gerade dabei, eine eigene Forensoftware zu installieren auf unserer Domain und werde dann irgendwann das Forum umziehen, sodass das dann komplett über huxilla.de auch gehostet wird. Und da arbeite ich dran. Ich hoffe, dass ich das innerhalb der nächsten 14 Tage auch noch hinbekomme, dass das dann soweit stabil läuft. Und dann ist alles, was Huxilla betrifft, unter einem Dach. Das heißt allerdings für diejenigen, die schon registriert sind im Forum, dass sie unter Umständen nochmal ihr Passwort zurückgesetzt bekommen und sich noch einmal neu registrieren müssen. Aber ich hoffe, das ist die Mühe wert. Es sind zwar schon ein paar User, aber dann sind die komplett bei uns. Und ich persönlich halte das auch für sinnvoller. Und die neue Forensoftware finde ich auch noch ein Stück schöner. Ja, abschließend wollte ich noch ein kurzes Feedback geben. Wir haben mal etwas ausführlicher uns unsere Webstatistik angeschaut und haben mal geschaut, wie oft die einzelnen Folgen schon runtergeladen sind und sind im Moment völlig überrascht davon, wie viele Folgen von Huxilla offensichtlich schon runtergeladen worden sind. Der Web-Traffic steigt im Prinzip exponentiell an. Also dafür vielen Dank, dass ihr vermutlich mal ein bisschen Mundpropaganda für euch macht, für uns macht oder sagt, hört euch das mal an. Oder über iTunes, ich habe keine Ahnung, wie es zustande kommt, aber es werden deutlich mehr Folgen runtergeladen, als wir gerechnet haben, dass das in so einem Umfang so schnell passiert. Und da sind wir sehr, sehr happy drüber. Und Alexa und ich verfolgen die Downloadzahlen immer mit großem Interesse und freuen uns da sehr drüber, dass euch offensichtlich der Podcast im Großen und Ganzen gut gefällt. Und wir versuchen immer wieder die Qualität zu verbessern und arbeiten da auch mit Sicherheit an uns. Ja, das Thema der Woche heute ist so ein bisschen geimpft worden in der letzten Folge über die Verschwörungstheorien. Wir wollen heute über die Existenz von außerirdischem Leben einmal sprechen. Also gibt es außerirdisches Leben? Ja, nein, vielleicht. Und wie kann man es kontaktieren? Und das soll unser Schwerpunkt heute sein. Und dazu passend, Alexa, hast du auch eine schöne Story der Woche rausgesucht, ne? Genau. Genau, dann würde ich sagen, dann leiten wir jetzt erstmal über zur Story der Woche, bevor wir dann zu unserem Hauptthemenschwerpunkt kommen. Die Story der Woche. Ja, die Story der Woche beschäftigt sich diesmal mit einer astronomischen Erscheinung, die 2005 von einer NASA-Sternwarte entdeckt worden ist. Es handelt sich dabei um eine noch nicht näher definierte Wolke, eine sogenannte Chaos Cloud, die mit fast Lichtgeschwindigkeit auf unser Sonnensystem und auch auf die Erde zurast und ungefähr im Jahre 2014 unsere Nachbarschaft erreichen wird. Die Mitarbeiter dieser Sternwarte der NASA sagen, dass auf der einen Seite die gute Nachricht ist, dass sehr viele neue sozusagen Theorien der theoretischen Physik damit überprüft werden können und wahrscheinlich auch bestätigt werden können. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass unser Sonnensystem und auch die Erde damit natürlich unter Umständen zerstört werden kann. Das soll 2014 passieren? Ich dachte mal 2012. Ja. Nein, 2012. Wenn wir 2012 überleben, sind wir 2014 dran wahrscheinlich. Naja gut, immerhin 2 Jahre mehr. Bei der Gelegenheit, Alex, aber 2012 könnten wir eigentlich auch nochmal eine Folge machen. Fällt mir da mal gerade so ein. Ich notiere mal gerade. Das ist natürlich auch eine Geschichte, über die wir es machen können. Ja, also, dann heißt das für uns, dass wir die kommenden 4 Jahre noch Zeit haben, Huxilla zu programmieren. Dann brauchen wir nicht so viel Webspace anmieten, weil danach ist ja alles gelöscht sowieso. Ja, also kommen wir jetzt mal zum Thema der Woche. Gibt es außerirdisches Leben? Und da wollen wir mal so ein bisschen theoretisch einhaken und uns dieses Thema mal etwas näher betrachten. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das Thema außerirdisches Leben ist unser Thema der Woche. Alex und ich haben uns überlegt, dass man im Prinzip ja das Thema aus 2 Blickwinkeln betrachten kann, Alexa. Das eine wäre so der soziokulturelle Hintergrund, was so eher dein Steckenpferd wäre, das mal so zu beleuchten. Ne? Also warum wollen wir überhaupt außerirdisches Leben haben? Was projizieren wir in eventuelle Aliens hinein? Das werden wir auch nochmal machen, da können wir euch beruhigen und da wird es dann in der Folge, glaube ich, auch deutlich mehr um UFO-Sichtungen und derlei Dinge gehen. Das wollen wir heute nämlich nicht machen. Das ist ein eigenes Segment, sondern wir wollen heute eher von der wissenschaftlichen Seite aus uns mit dem Thema beschäftigen. Gibt es außerirdisches Leben und können wir damit in Kontakt treten? Also das sollen so die beiden zentralen Themenschwerpunkte sein, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und die ganzen Themenbereiche wie UFO-Sichtungen, Alien-Entführungen, all diese Dinge. Wie sehen Aliens aus und so weiter. Genau. Das soll nochmal dann eine separate Folge sein, die wir in der Zukunft nachschieben werden. Wir finden aber grundsätzlich so wichtiger, zunächst die Grundlage zu beleuchten und dann hinterher kann man nämlich diesen soziokulturellen Aspekt vielleicht auch nochmal anders deuten. Wenn man jetzt damit anfangen würde, würde man vielleicht falsche Erwartungen wecken. Grundsätzlich, wenn man also die Frage stellt, gibt es außerirdisches Leben, dann kann man das mit relativer Sicherheit zunächst mal mit Ja beantworten, denn es wird mit Sicherheit irgendwelche Mikroben geben, die im Weltall unterwegs sind, die sich verkapseln können und die über Jahre im Vakuum des Weltalls überleben können. Also grundsätzlich außerirdisches Leben, ja. Was ja ganz oft gemeint ist und eigentlich ausgedrückt werden soll, gibt es außerirdisches intelligentes Leben im Universum. Und diese Frage können wir von unserer Stelle derzeit nur mit einem klaren Jein oder das wäre denkbar beantworten. Denn natürlich müssten wir zunächst einen Beweis für außerirdisches intelligentes Leben haben, um diese Frage konkret zu beantworten. Als ich jünger war, früher habe ich immer gesagt, es muss einfach außerirdisches Leben geben, weil das Universum einfach so unvorstellbar groß ist. Es gibt so unglaublich viele Galaxien und so viele Sonnen, das wäre ja Wahnsinn, wenn es nicht irgendwo dann doch noch außerirdisches Leben gäbe. Allerdings ist es so, dass die grundsätzliche Häufigkeit für außerirdisches Leben im Universum, oder wenn wir uns jetzt in diesem Fall vielleicht erstmal auf die Milchstraße beschränken, dann doch nicht so hoch, weil es doch sehr viele Einflussfaktoren gibt, die sozusagen das Erscheinen von außerirdischer Intelligenz oder Entstehen von außerirdischer Intelligenz beeinflussen können. Es gibt in der Tat, und das hat mich damals auch ganz fasziniert, und Alexa war dann auch ganz euphorisiert, als wir darüber gesprochen haben, seit 1961 eine mathematische Formel, mit der man die Wahrscheinlichkeit von außerirdischem intelligenten Leben schätzen kann. Die Formel wird im Gemeinen als Drake-Gleichung bezeichnet, und Alexa, ich glaube, das ist dir nicht ganz unrecht, wenn ich da ein paar Sachen zusage zu der Formel, oder? Also, die Drake-Gleichung ist in der Tat eine mathematische Formel, in die man Werte einsetzen kann und hat dann die Anzahl von, jetzt lese ich hier mal gerade die Definition offiziell ab, die Anzahl der technisch intelligenten Zivilisationen in unserer Galaxis der Milchstraße. So. Da es sich also um eine Anzahl handelt, ist als erster Wert vor dem Gleichheitszeichen ein N. N steht in der Statistik und Mathematik für die Anzahl. Und dann kommt ein Gleichzeichen und danach wird ein Produkt erstellt. Das heißt, alle Werte, die danach kommen, werden multipliziert miteinander. Und es gibt insgesamt 7 Faktoren, die das beeinflussen. Und ich lese die mal einfach vor. Wenn ich das jetzt gleich vorlese, wird relativ deutlich, warum ihr jetzt nicht einen Taschenrechner rausnehmen müsst und dann die Anzahl habt. Also zunächst mal, der erste Faktor wäre der Faktor R, und der wird definiert mit der mittleren Sternentstehungsrate pro Jahr in der Milchstraße. So, das können Physiker offensichtlich relativ gut hochrechnen. Das ist also noch ein Wert, den man ganz gut bestimmen kann. Der nächste ist der Faktor Anteil an Sternen mit Planetensystemen. Da wird schon schwieriger. Es sind ja schon Planeten gefunden worden, also wir müssen ja unterscheiden, jeder leuchtende Punkt am Himmel ist ein Stern, also im Prinzip in Anführungsstrichen eine Sonne, aber wir sehen natürlich nicht Planeten, die diese Sterne umkreisen. Das ist sehr aufwendig, und aktuell, 23. Juni 2010 ist der Stand, gibt es 463 extrasolare Planeten in 395 Systemen. Jetzt heißt das ja nur, das sind die man gefunden hat. Man muss also da schon das erste Mal schätzen, wie viele Sterne mit Planetensystemen es in unserer Milchstraße gibt. Dann geht es weiter als nächster Faktor der Anzahl der Planeten, die sich in der Ökosphäre befinden. Die Ökosphäre ist der Bereich in einer Umlaufbahn um einen Stern, wo Leben überhaupt möglich ist. Bei uns in der Milchstraße liegen 3 Planeten in dieser Ökosphäre, das ist Venus, Mars und Erde. Und es ist so, dass die Venus am Anfang der Ökosphäre liegt, die Erde liegt genau mittendrin, also da, wo es besonders schön ist, und der Mars liegt dann schon wieder außerhalb der Ökosphäre. Hat was damit zu tun, zu dicht an der Sonne, zu heiß, zu weit weg von der Sonne, zu kalt, zu extrem. Und das heißt also, nicht nur muss man schätzen, wie viele Planeten es überhaupt gibt, die andere Sterne umkreisen, sondern auch noch, wie viel davon dann in der Ökosphäre sich befinden. Dann muss man den Anteil an Planeten mit Leben schätzen. Das ist auch wieder ein Wert, der dann als Multiplikator hinzukommt. Dann den Anteil an Planeten mit intelligentem Leben, der nächste Faktor. Also nochmal 2 Dinge, denn ein Planet mit Leben könnte sich ja per Evolution dann zu intelligentem Leben entwickeln. Dann noch der Punkt Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation. Vielleicht mag es ja Aliens geben, die intelligent sind, die wollen aber nichts mit uns zu tun haben. Und dann am Ende gibt es noch einen Faktor, das Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Und das ist auch ein geschätzter Wert. Also damit ist gemeint, wenn es denn eine Zivilisation gibt, die intelligent ist, die technische Fertigkeiten hat, wie lange lebt denn überhaupt so eine Zivilisation? Also wenn wir uns mal an die 60er Jahre erinnern, Kalter Krieg, da hätte es ja auch gut sein können, dass unsere Zivilisation relativ schnell endet. Wie ihr jetzt gemerkt habt, das sind also die Faktoren. Ich werde also die Formel auch nochmal verlinken, auf alle Fälle in unserem Forum. Aber ihr merkt schon, das ist eine mathematische Formel, die ist wunderbar, aber man muss natürlich unglaublich viel schätzen an dieser Formel. Auf der Konferenz im Jahr 1961, auf der die Formel vorgestellt worden ist, sind dann drei Schätzungen vorgenommen worden, was die Drake-Gleichung angeht. Und es gibt da das gemäßigte Modell, das optimistische Modell und das enthusiastische Modell. Und das gemäßigte Modell sagt voraus, dass es in unserer Milchstraße genau eine Zivilisation gibt, nämlich uns. Alle anderen Planeten erfüllen entweder nicht über die Ökosphäre oder da gibt es keine intelligente Zivilisation, die lang genug überlebt, um mit uns in Kontakt zu treten. Das ist also das gemäßigte Modell. Dann gibt es das optimistische Modell, wo also überall in die Gleichung sehr hohe Werte eingetragen werden. Dann gibt es nach diesem Modell 100 Zivilisationen in unserer Milchstraße. Und der Abstand zwischen zwei sendenden Zivilisationen liegt so bei 5000 Lichtjahren. Also schon auch eine ordentliche Distanz. Das enthusiastische Modell, das ist dann das dritte Modell, spricht von 4 Millionen Zivilisationen in unserer Lichtstraße. Und da ist dann der Abstand zwischen den einzelnen Zivilisationen nur noch 150 Lichtjahre. Es gibt dann noch den berühmten Astronomen und Astrophysiker, Carl Sagan, der sich ja so in der außerirdischen Debatte auch und astronomischen Fragen einen Namen gemacht hat, der schätzt, bei seiner Schätzung, er hat das dann auch mal durchgerechnet, dass wir auf ungefähr 15 Zivilisationen in der Milchstraße kommen. So, das war jetzt ein sehr mathematisches Modell, das heißt, nichts Genaues weiß man nicht. Wir haben nach Schätzung zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Jetzt könnte man ja sagen, wenn es denn so viele Sterne schon allein in unserer Milchstraße gibt, in unserer Galaxie, da muss es doch Sonnensysteme wie unseres geben, wo dann Leben entstehen kann. Und wir haben, Alexa, das haben wir so in Vorbereitung auf die Sendung gemacht, mal uns ein paar alte Folgen von Alpha Centauri, der Fernsehserie mit dem Harald Lesch, dem Astronomen von der Sternwarte in München, von Universitären, mal angeschaut. Und der hat nochmal ein ganz interessantes Modell geschildert, das will ich ganz kurz mal zusammenfassen, nämlich den Umstand, dass die Anzahl der Sterne als solche gar nicht ausreicht, weil nicht jeder Stern Leben produzieren kann oder so gelagert ist, dass das funktioniert. Denn ganz entscheidend für die Entstehung von Leben ist die Größe des Sterns. Also unsere Sonne liegt in einem, wie er es genannt hat, Hinterhof der Galaxie, also in einer sehr adäquaten Lage, wo nicht viel drumherum ist, wo es nicht viele Supernovas gibt, deren Strahlung uns zum Beispiel treffen könnte. Und also es gibt noch andere Faktoren. Also man spricht davon, dass die Erde sehr geschützt liegt. Und die Sonne ist von ihrer Größe her so, dass sie lange genug existiert, mit genügend Energie existiert und damit das Leben auf der Erde fördert. Wenn man einen Stern hat, der deutlich größer ist als die Sonne, dann hat das zwei Auswirkungen auf einen Planeten, der sich dort ansiedeln will. Nämlich die Ökosphäre, hatten wir vorhin ja erklärt, also der Bereich, wo sich Leben ausbilden kann in der Umlaufbahn um die Sonne, liegt bei einem größeren Stern deutlich weiter von dem Stern weg. Das ist also das eine Problem, verschiebt sich nach hinten. Und ein größerer Stern, der also deutlich größer ist als die Sonne, lebt nicht so lange wie die Sonne. Hat physikalische Gründe, der Teilchenumsatz in der Sonne, das müsst ihr mir einfach mal glauben, das ist so. Und das beides zusammen ist nicht förderlich fürs Leben. Kleinere Sterne als die Sonne, die also deutlich kleiner sind, haben ein anderes Problem. Die Ökosphäre dort liegt deutlich dichter dann am Stern dran, als das bei uns der Fall ist. Und da kommt es zu einem Phänomen, nämlich wenn man zu dicht, wenn zwei Himmelskörper zu dicht umeinander herumkreisen oder in dem Fall dann der Planet um die Sonne dann sehr dicht kreist, tritt das Phänomen auf, was wir mit unserem Mond haben, nämlich eine synchronisierte Umlaufbahn. Für alle, die es wissen, wird es jetzt langweilig, aber es ist ja so, der Mond hat für uns den Anschein, als wenn er uns immer die gleiche Seite zuwenden würde. Wir sehen ja nie The Dark Side of the Moon. Deswegen hat ja auch Pink Floyd darüber ein Album gemacht. Und das liegt einfach daran, dass der Mond sich exakt in der Geschwindigkeit um sich selber dreht, indem er um die Sonne sich, um die Erde sich dreht. Wenn man das jetzt auf einen Planeten überträgt, der sich um die Sonne dreht, würde es also heißen, man hätte einen Planeten, dessen eine Seite immer von der Sonne beschienen wird und die andere Seite nicht. Und das hat dann natürlich ganz klar Auswirkungen darauf, dass die Atmosphäre, wenn sie denn da ist, dann zu schnell sich auflöst, dann wird von der dunklen Seite Atmosphäre nachgeliefert, irgendwann ist die Atmosphäre weg und auch dann kann auf diesem Planeten kein Leben entstehen. Also gibt es verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, dass also nicht jeder Stern in der Lage ist, Leben hervorzubringen und auch es muss Planeten geben, die im passenden Abstand um eine Sonne herumlaufen und weiterer Aspekt, es darf immer auch nur ein Ein-Sterne-System sein, denn es gibt auch sehr viele Sternensysteme mit Sonnen unserer Größe oder Sternen unserer Größe, wo es dann ein Doppelsternenbild ist. Das heißt, da sind dann zwei Sterne, die umeinander herumkreisen und wenn zwei Sterne umeinander herumkreisen, kann da nicht außenrum wieder ein Planet vernünftig rumkreisen, um Leben zu generieren. Also all das schränkt die Wahrscheinlichkeiten für außerirdisches Leben schon einmal massiv ein. Und auch eben die Lage innerhalb unserer Galaxie oder jetzt in diesem Fall unserer Galaxie ist wichtig. Genau. Das hast du ja vorhin schon angedeutet. Und eben aufgrund dieser Überlegung, dass gar nicht in jedem Teil der Galaxie überhaupt Planeten oder Sternsysteme zu finden sind, wo Leben möglich ist, setzt das sogenannte Fermi-Paradoxon auch wieder außer Kraft, das lange Zeit von der Wissenschaft auch so mehr oder minder akzeptiert worden ist. Genau, ganz genau. Und das besagt, dass eben eine quasi interstellare Kolonisation möglich ist und die gesamte Galaxie, wenn es denn intelligentes Leben ist, das zu dieser Kolonisation fähig ist, innerhalb weniger Millionen Jahre kolonisiert sein müsste. Und die Tatsache, dass das eben nicht der Fall ist, zeigt, dass es solches Leben gar nicht gibt in unserer Galaxie. Genau, das Fermi-Paradoxon ist eine Idee, die der Physiker Enrico Fermi 1950 aufzeigte, ganz prominenter Physiker, der auch einen Nobelpreis bekommen hat, zwar nicht fürs Fermi-Paradoxon, sondern für was anderes, aber prominenter Physiker. Und das ist genau wie Alexa sagt eben, also wenn es denn außerirdisches Leben gibt, was sich weiterentwickelt, was technologisch topfit ist und anfängt, dann muss Kolonisation eigentlich irgendwann ein Urinteresse sein. Und warum ist dann die Milchstraße, die ja Milliarden von Jahren alt schon ist, nicht schon längst besiedelt? Berechtigte Frage. Und wenn man eben all diese Aspekte in Kauf nimmt oder in zu Rate zieht, über die wir gerade gesprochen haben, dann wird es deutlich, dass es eben nicht überall irgendwo Planeten gegeben hat und dann fangen die an zu kolonisieren und irgendwann treffen die sich. So scheint es offensichtlich ja nicht zu funktionieren. Damals hat man sich ja auch darüber schon Gedanken gemacht in den 50er und 60er Jahren und hat dann irgendwann letztendlich mal den Schluss gezogen, dass es so etwas wie den galaktischen Zoo gibt. Das finde ich noch ganz schön, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Und da war die Idee, dass man sozusagen, dass das passiert ist, dass die Milchstraße also im Prinzip schon kolonisiert ist und man hat unsere Ecke so ein bisschen ausgespart, um mal zu gucken, was passiert mit uns oder ob wir dann auch mal irgendwann so weit kommen, Kolonisationsschiffe zu bauen und mit irgendwelchen Generationenschiffen ins Weltall zu ziehen und man will dann offensichtlich also Zivilisationen, die aus sich heraus entstehen, nicht beeinflussen, das wäre die eine Variante, oder aber die haben uns mal abgesetzt und haben gesagt, die lassen wir mal unbeeinflusst, mal gucken, was da rauskommt. Also auch das eher so eine etwas unbefriedigende Antwort auf die Frage, gibt es außerirdisches Leben? Letztendlich so eine These, die für meinen Geschmack immer so ein bisschen untergeht, Alexa, das haben wir auch in unserer Diskussion und Vorbereitung immer so für uns gesagt, ist der Aspekt, wenn es denn dann außerirdisches Leben gibt, wird der Zeitfaktor, finde ich, immer viel zu wenig berücksichtigt. Ja, die Gleichzeitigkeit. Genau. Also es mag ja durchaus sein, dass um den Planeten Alpha Centauri herum, ich bin jetzt kein Physiker und spekuliere jetzt einfach mal, aber es ist ja ein Stern, der hat keine Planeten mehr. So. Oder hat keine Planeten. Aber nehmen wir mal jetzt einfach nur hypothetisch an, der hätte vor 5 Milliarden Jahren Planeten gehabt und da hätte es intelligentes Leben gegeben. Da hat es uns aber noch nicht gegeben. Und dann sind die auch mal irgendwann losgeflogen und aus irgendeinem Grund ist dann der Planet zerstört worden und die sind jetzt irgendwo anders, sind bei uns vorbeigeflogen, haben gesehen, ist ein Planet, da ist aber nichts drauf und sind weitergezogen. Oder sie kommen in 5 Millionen Jahren, wenn wir nicht mehr hier sind oder wenn die Sonne ausgebrannt ist. Also all das muss man ja auch berücksichtigen und so erdgeschichtlich gesehen sind wir so die letzten paar Minuten, wenn man das so als Tag aufzeichnen würde, das Gesamtalter der Erde. Und wir wissen nicht, was vorher passiert ist und irgendwann wird unsere Sonne auch ihr Material aufgebraucht haben und wird dann sterben und dann ist das Leben hier auch nicht mehr möglich und dann sind wir entweder so weit, dass wir selber weiterziehen können, was dann positiv wäre, dann würde unsere Rasse weiter bestehen bleiben, oder wir gehen mit unserer Sonne unter. Und egal was passiert, wenn dann 3 Wochen später oder 30.000 Jahre später hier jemand vorbeikommt, wird er keinen Beweis mehr für unsere Intelligenz finden. Also wenn man sich das alles vor Augen führt, dann müssen wir eigentlich zur Kontaktaufnahme und den Bemühungen, um nur eins hervorzuheben, von SETI gar nicht mehr viel sagen. Das erklärt jetzt alles ziemlich genau, warum SETI bis auf ein, das hattest du, glaube ich, nochmal nachgeschaut, Wow-Signal, bisher noch nie irgendetwas entdeckt hat, was auch nur im Entferntesten auf eine außerirdische Intelligenz schließen lässt. Genau, also SETI, für alle, die es jetzt nicht ganz auf dem Schirm haben, ist eine Abkürzung, ein Akronym, steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, also die Suche nach außerirdischer Intelligenz, und das ist eben inzwischen ein Verein, früher war es ein von der US-amerikanischen Regierung bezahltes Forschungsprojekt. Die Gelder sind irgendwann gestrichen worden, jetzt ist es eben ein Verein, der von Leuten wie Steven Spielberg zum Beispiel unterstützt wird. Und die horchen eben mit Radioteleskopen das Universum ab nach Signalen, die nicht von natürlichen Ursprung sind. Genau. Und man geht dann davon aus, dass es bestimmte Frequenzen gibt, auf denen Aliens, wenn sie denn Kontakt mit uns aufnehmen wollen würden, Kontakt aufnehmen würden. Und da diese Frequenzen fragt man eben ab, und es hat in der Tat, müsste ich einmal gerade mal nachschauen, weil es war Ende der 70er Jahre das sogenannte Wow-Signal gegeben, wo es also 77, genau, wo es also einmal, danke Alex, einmal ein Signal gegeben hat über das SETI-Programm, was man eben nicht einordnen konnte, wo man sagt, das kann eigentlich nicht natürlich gewesen sein, aber das Signal ist nie wieder repliziert worden, man hat dann immer wieder hingehört in die Stelle des Universums und konnte es aber nicht identifizieren. Umgedreht hat ja der Mensch auch ein Signal, also mit der Überlegung, vielleicht machen das ja andere ja auch, ein Signal losgeschickt, und das war die Arecibo-Botschaft. Das ist ein relativ komplexes Ding. Ich werde das mal verlinken, da gibt es eine sehr schöne Wikipedia-Seite zu, wo man dieses Symbol auch sieht. Und letztendlich soll das ein Signal sein, was unser Zahlensystem erklärt, im binären Code die wichtigsten chemischen Elemente zeigt, ein Abbild über die Nukleotiden, die Struktur der DNA, wie die Menschheit grundsätzlich aussieht, wo der Planet Erde sich befindet, und eine Information über den Sender, über das Teleskop, mit dem die Nachricht ins Weltall geschickt worden ist. Ich habe mir das sehr, sehr ausführlich durchgelesen, das will ich jetzt hier nicht vortragen, habe mich aber nur gefragt, wenn das Signal irgendwo ankommt, ist eine außerirdische Intelligenz tatsächlich so intelligent, das, was wir in dieses Signal hineininterpretiert haben und was man unbedingt braucht, um das interpretieren zu können, auch wieder entschlüsseln zu können. Kann ich nicht beantworten, aber vielleicht gibt es da ja dann ganz, ganz, ganz furchtbar intelligente außerirdische Wesen, die das können. Werde ich mal verlinken, lest es euch durch und danach könnt ihr dann vielleicht dann mal im Forum mit mir drüber diskutieren. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht Physiker genug, oder aber ihr sagt, ja, so ganz Unrecht hat er nicht, das ist schon mächtig kompliziert, was die wollen. Abschließend vielleicht noch 2 Worte zu außerirdischen Intelligenzen. Womit man vielleicht auch rechnen muss, ist, dass es vielleicht irgendwann einen technischen Besucher gibt, wenn es denn mal einen Besucher gibt. Ich erinnere da mal an unsere Voyager-Sonden, die ja inzwischen unser Sonnensystem verlassen haben, die in den 70er Jahren auf die Reise geschickt worden sind. Und vielleicht treffen wir tatsächlich mal auf Beweise außerirdischer Intelligenz in Form von irgendwelchen Sonden, die hier mal durchkommen, irgendwann, die vor Tausenden, Hunderttausenden oder Millionen von Jahren losgeschickt worden sind und dann eben nicht zerstört worden sind durch irgendwelche kosmischen Ereignisse. Also ich glaube, weder ein Signal werden wir vernünftig empfangen, Noch werden wir hier mal ein landendes UFO haben. Auch daran glaube ich eher nicht. Aber vielleicht doch mal irgendwann den Beweis dafür, dass es andere Zivilisationen gab, die was auf die Reise geschickt haben durchs Weltall. Das ist ziemlich ernüchternd für all diejenigen unter euch, die an ein außerirdisches Leben glauben, könnte ich mir denken. Aber mit diesen ganzen Grundüberlegungen werden wir dann demnächst mal eine Folge auflegen, Alexa. Und dann wirst du, glaube ich, deutlich mehr erzählen als ich. Das war heute ja fast eine One-Man-Show, weil mich das Thema so beschäftigt. nämlich, warum wir trotz allem immer wieder nach außerirdischem Leben suchen und warum es trotz allem immer wieder Menschen gibt, die behaupten, sie hätten UFOs, Aliens und sonstige Dinge gesehen. Weil das ist ein ganz anderes Phänomen, um das es da geht. Und wissenschaftlich gesehen muss man leider sagen, es mag außerirdisches Leben geben im Universum, vielleicht auch unglaublich viel außerirdisches Leben im Universum, aber wir werden mit diesem außerirdischen Leben wahrscheinlich nicht in Kontakt treten und geschweige denn, es sind intelligente Lebensformen. Ich glaube nicht, dass wir sie sehen werden, dass die uns besuchen werden oder dass wir mit denen in Kontakt treten. Ganz schön deprimierend heute die Folge, Alexa, oder? Na, wir lockern sie gleich noch ein bisschen auf. Ja, ich möchte noch einen abschließenden Satz sagen. Wir waren jetzt immer beim intelligenten Leben. Es gibt allerdings relativ hoffnungsfrohe Botschaften, wenn es dann grundsätzlich nur um außerirdisches Leben geht. Nämlich da geht es da um den Mond Europa, den Jupiter-Mond Europa. Da glaubt man, dass es durchaus möglich sei, dass es dort Leben gibt. Allerdings Leben unter einem Eispanzer, also nicht intelligentes Leben, und vergleichbar mit dem Leben, was wir bei uns an den heißen Schloten haben, in der Tiefsee, also nicht intelligente Bakterien, die dort existieren könnten. Da machen wir vielleicht irgendwann mal auch nochmal eine ganze Folge drüber, über den Mond Europa, weil das relativ interessant und spannend ist und das könnte ein Kandidat sogar innerhalb unseres Sonnensystems geben, sein, wo es Leben gibt, allerdings nicht intelligentes Leben, primitiv, vielleicht noch nicht mal tierisch, sondern eher so auf Einzellerniveau. Das mal so als Aussicht. Machen wir auch nochmal demnächst eine Sendung drüber über Europa, weil der ist eigentlich sehr spannend. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, dann lösen wir doch jetzt mal die Story der Woche auf, oder? Ja, genau. Die Auflösung. Alexa, wir sind schon wieder deutlich über die Zeit. Deswegen würde ich sagen, klär uns doch mal schnell auf, ob die Suche nach außerirdischem Leben sowieso im Jahr 2014 dann aufhört, weil dann bräuchten wir keine Probleme mehr haben. Genau, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, ne? Genau. Ja, also wie ihr schon vermutet habt, sicherlich handelt es sich bei dieser Meldung um eine Falschmeldung, um einen wunderbaren, klassischen und auch beabsichtigten Hoax. Es ist keine moderne Sage in dem Sinne, sondern ein Artikel des Internet-Nachrichtendienstes Weekly World News, der untertitelt ist mit The World's Only Reliable News, also die einzigen verlässlichen Nachrichten der Welt. Und man merkt auch schon ein bisschen an dieser Überschrift, dass sich diese Seite überhaupt nicht ernst nimmt und es sich zum Spaß macht, völlig abstruse Meldungen zu erfinden, irgendwie wissenschaftlich zu verpacken und dann eben auf die Internetseite zu stellen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass zum Beispiel die Suchmaschine Yahoo sich solche Meldungen nimmt, wie auch andere Nachrichten von ganz anderen Internetseiten und das Ganze unter ihrer eigenen News-Rubrik dann postet. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Leute diesen Artikel gelesen haben, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, sehr ernst genommen haben und fürchterliche Angst hatten, dass tatsächlich im Jahre 2014 unser Sonnensystem ausgelöscht wird. Ja, Alexa, ja. Ich glaube, dann werden wir für heute mal die Folge beenden und werden wir erstmal kalt duschen nach dieser schweren Arbeit. abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse info@hoaxilla.de oder kommt ins Forum und diskutiert dort mit uns, bewertet uns bei iTunes, fänden wir immer schön. Und ja, wie gesagt, für die Sommerpause haben wir noch eine Überraschung bereit. Das ist daran gekoppelt, wann das neue Forum freigeschaltet ist. Ich hoffe, dass das jetzt sehr schnell passiert, unser neues Forum, unser eigenes Forum dann. Und da könnt ihr reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, genießt die Wärme, wenn ihr es könnt. leidet nicht zu sehr unter ihr, wenn ihr nicht so Genießer der Wärme seid. Und macht's gut und immer schön skeptisch bleiben. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gbup.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Harder. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.